Ein Krimineller aus Geffen hat sich etwas einfallen lassen. Ich werde die Flywings verzaubern. Der Mark fummelt an der Mixtur rum. So werden Flywings gemacht. Und die werden jetzt an alle Tool-Dealer ausgeliefert. Jede Benutzung der Flywings tötet den Benutzer. Sie werden immer direkt in die Lava von Magma Dugion 2 teleportiert. Verzaubert. Es gibt keine starken Spieler mehr!